Kundgabe 1135. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.10.1939. Ungenütztes Erdenleben. So mancher leget seinen Erdenweg zurück, ohne nennenswerten Erfolg für seine Seele. Und es ist dies allzu begreiflich in Anbetracht dessen, dass er des Fortlebens nach dem Tode nicht gedenkt. Ein Erdenleben, dem nur irdischer Wohlstand zum einzigen Ziel gesetzt wird, kann verständlicherweise keine ewigen Güter zeitigen, und es wird daher ein solches Leben nichts zu Wege bringen, was der Seele zum Fortschritt dient, und ist folglich unnütz gelebt. Es ist die Gnade der Verkörperung außer Acht gelassen worden, und es hat ein Jahrtausende währendes Ringen nicht den rechten Abschluss gefunden, den es nach Gottes Willen finden sollte. Wie schwerwiegend und bedeutsam aber die Auswirkungen eines ungenützten Erdenlebens sind für das geistige Wesen, das kann der Mensch als solcher nicht übersehen, doch seine Seele wird eine solche Versäumnis bitter büßen müssen, ist sie doch dadurch in größter Notlage, und es ist für sie der Gedanke unsagbar bitter, dass ein wunderherrliches Leben ihr eigentlich beschieden war und sie sich dessen selbst beraubt hat und dass ihr nichts die versäumte Gelegenheit wiederbringt, sie also den Grad der Vollkommenheit niemals mehr erreichen kann, den sie bei richtiger Anwendung des Erdenlebens mit Leichtigkeit erzielen konnte. Sie kann zwar ringen und das nun überaus schwer im Jenseits, jedoch wird sie jenen Grad, der Gotteskindschaft Voraussetzung ist, schwerlich drüben erreichen. Es hat der Herr nicht umsonst die Erde zum Mittelpunkt seiner Schöpfung gemacht. Er hat die Menschen ausgestattet mit jeglicher Fähigkeit, die ihnen vollauf genügt, sich emporzuarbeiten zu einem gottähnlichen Geschöpf. Und die Liebe des göttlichen Schöpfers ist wiederum so tief, dass sie das Erdenkind emporzieht. Wo aber dieses weder dieser Vaterliebe achtet, noch die Fähigkeiten pflegt, die seinen geistigen Fortschritt gewährleistet, gilt sein Sinn auch nicht der Annäherung an den Schöpfer und Erzeuger. Es wendet sich mehr dem Gegenpol zu, der alle Mittel seinerseits anwendet, um diese Annäherung an die ewige Gottheit zu verhindern. Dafür aber dem Menschen alle irdischen Güter leicht zugänglich macht, ihn also in den Bann der Materie geraten lässt, die Materie dadurch vermehrt und ein Höherentwickeln der Seele auf Erden verhindern will. Die geistigen Einwirkungen der Gegenmacht sind ungeheuer und vergiften so das Denken derer, die zu schwach sind, um Widerstand zu bieten. Und doch hat Gott der Herr alle Menschen zum gleichen Ziel geschaffen. Er hat sie alle berufen, Träger seiner göttlichen Kraft zu werden. Er zeigt ihnen allen den rechten Weg. Er teilet ihnen Gnaden aus, noch und noch. Und dennoch wird dieser Liebe nicht geachtet in dem Maß, wie es nötig wäre zur Erlangung des Reifegrades auf Erden. Es wird des Öfteren wohl Kenntnis genommen von dieser Gnadenzuwendung und von der offensichtlichen Liebe Gottes. Doch ohne eigenes Streben kann der Mensch nimmermehr diesen Grad erreichen. Und also muss zuvor sein Wille tätig sein und sich bewusst dem höchsten Ziel auf Erden widmen. Und er darf nicht die Aufgabe vergessen, die ihm für das Erdenleben gesetzt ist. Dann wird er seinem Erdenleben mehr Beachtung schenken in geistiger Hinsicht. Und dieses sein Leben wird nicht nutzlos gelebt sein für die Ewigkeit. Amen.